machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wir machen Musik, da geht euch der Knopf auf. Wir machen Musik, da bleibt euch die Luft weg. Wir machen Musik, bis euch unser Takt packt. Do, la, sol, mi, do. Mit Musik ist ja das ganze Leben nur noch halb so schwer. Mit Musik erreicht man ja auf dieser Welt bestimmt viel mehr. Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt. Wir machen Musik, wir machen Musik, wir machen Musik. Wenn du auch mal dein Glück verpasst, beklag nicht dein Geschick. Und wenn du auch mal Sorgen hast, vertreib sie mit Musik. Denn wer zum Trost kein Liedchen kennt, pfeift auf dem letzten Loch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, die Asche bleibt uns doch.